herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Und was für eine Woche haben wir eigentlich? Ich muss hier immer rumswitchen an meinem Tablet, Mensch. Die Woche 46. Schon wieder. Wir gehen unaufhaltsam, ja, dem Jahresende entgegen und ich weiß überhaupt gar nicht, wohin die Zeit gegangen ist. Nun ja, egal, auf jeden Fall, die Woche war ziemlich turbulent, wie fast immer. Nee, stimmt nicht. Die letzten Wochen waren eigentlich relativ ruhig, wenn man das Patent-Hickhack um Apple und Android weglässt, das ich normalerweise eher im Uncast dann bespreche. Allerdings, diesen Monat oder diese Woche muss ich dann auch mal hier das erwähnen. Und zwar hat der Patentanwalt von Google doch mal jetzt Tacheles geredet. Klar kann man natürlich sagen, ja, ist ja klar, dass die das jetzt so machen oder dass der das jetzt macht, weil ja eben Google da, sagen wir mal, unter Beschuss ist bei einigen Sachen und ja, umgekehrt würden die es dann anders sehen. Aber ja, die Argumente waren dann schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Und das ist auch das, was ich immer gepredigt habe. Ja, das Patentsystem ist kaputt. Ja, das ist in den USA besonders, also überhaupt gar nicht mehr für das zu gebrauchen, für was es eigentlich mal gedacht ist, nämlich zum Schutz von kleinen Erfindern, Innovationsgebern, den Leuten, die etwas ausdenken und dann eben versuchen, das umzusetzen, dass dann eben keine große Firma kommt, dasselbe macht und der Kleine kann sich eben, der Erfinder kann sich eben dagegen nicht wehren. Das war ursprünglich der Sinn des Patentsystems. Genau umgekehrt ist es allerdings jetzt. Die großen Firmen sichern sich und kaufen sich Rechte an Patenten oder kaufen sich die Patente und dann führt es nur dazu, dass die großen Firmen immer mehr machen können. Unabhängige Entwickler, Erfinder allerdings so einfach nicht mehr, weil sie verstoßen möglicherweise gegen Patente, ohne dass sie davon jetzt einmal wissen. Unglaublich. Aber so kann man natürlich auch ein System in die Perversion führen und das haben die großen Firmen jetzt hier wunderbar geschafft. Allen voran Apple und Oracle, auch Microsoft gehört dazu und David Drummond, der Legal Officer von Google, der hat eben da jetzt mal etwas härter reagiert und hat mal gesagt, so wie es eben ist, dass diese Firmen das kaputte Patentsystem eben ausnutzen, zu versuchen, Konkurrenz vom Markt zu drängen. Also eigentlich, ja, nicht so, wie es ursprünglich mal gedacht war. Nichtsdestotrotz, um den Leuten, die jetzt sagen, ja gut, wer keine Patente hat, ist natürlich dagegen. Da muss ich sagen, auch Google hat etliche Patente und wenn der Motorola-Zukauf dann über die Bühne ist demnächst, dann ist Google einer der größten Patentinhaber für mobile Technologien und darüber hinaus sogar auch für Desktop-Systeme teilweise, den es gibt. Und das muss man schon sagen, dass die Patente, die jetzt für teures Geld, übrigens sehr teures Geld, gekauft wurden, trotzdem noch von dem Google-Anwalt da in Frage gestellt wird. Ich finde es eigentlich eher bemerkenswert, dass in dieser Situation das so gemacht wird, weil eins ist klar, wenn Google diese Patente von Motorola hat, dann haben sie eine Chance, sich zu wehren, denn so ist es bereits in den USA. Also wenn man eben ein gewisses Patentportfolio in seinem Repertoire hat, dann kann man ankommenden Gegnern in Anführungszeichen sagen, okay, ihr verklagt uns dann auf das Patent, dann werden wir euch mit dem und dem und dem und dem Patent verklagen, dann habt ihr schlechte Karten, dann müsst ihr an uns mehr zahlen als mir an euch. Und dann wird sich normalerweise eben geeinigt und ja, das war's dann eben. Während das bisher eben so lief, Andere haben Patente. Google hatte relativ wenig Patente und da konnten die nicht so groß Druck machen und sagen, hier, jetzt reicht's aber, ja, sonst schießen wir mal zurück. Ja, also das ist so ungefähr wie wenn man den, ich sag's jetzt mal, so wie es ja auch in der Presse immer gestanden hat, was der Steve Jobs immer gesagt hat, den Atomkrieg gegen Android zu führen, aber Android hat keine Atomraketen. Ja, was soll man dann machen? Ja, jetzt rüstet Android, um bei dieser blumigen Sprache zu bleiben, rüstet Android mit jede Menge Atomraketen hoch und wehe, Apple schießt dann noch welche ab. Ja, dann geht das nämlich auch in die andere Richtung zurück. Also es ist schon, dieser Vergleich ist natürlich vollkommener Blödsinn, also blödsinnig und hasserfüllt, so wie man eben Steve Jobs kannte und deswegen auch dieser Vergleich, vielleicht ist die Biografie doch gar nicht so schlecht, dass wenn man das mit einer gewissen Portion Skepsis liest, dann sieht man auch, wie der Mensch getickt hat und ja, dann weiß man, warum viele Leute aus Prinzip keine Apple-Produkte kaufen. Gut, auf jeden Fall, bin ich schon wieder ein bisschen abgedriftet vom eigentlichen Thema. Auf jeden Fall 43% ist jetzt in Android-Hand von dem Smartphone-Markt. In einigen Regionen sogar noch weiter. Aber eben die Patentrolle kommen jetzt aus ihren Löchern gekrabbelt und wollen natürlich auch einen Anteil haben. Einige wollen eben auch Android zerstören, weil sie fälschlicherweise denken, sie hätten da irgendwelche Rechte daran. Gut, Microsoft, da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen, die sind auch ganz wild da drauf zu kommunizieren, dass eben Android Rechte von Microsoft verletzen würde. Und die machen aber was ganz anderes. Die verlangen eben Geld von jedem Android-Lizenznehmer. Nicht alle sind bereit, zu zahlen. Zum Beispiel Barnes & Noble, wie ich letzte Woche schon gesagt habe. Barnes & Noble schießt da dagegen und will keinen Pfennig zahlen an Microsoft, weil die sagen, das stimmt nicht und haben jetzt auch ein Verfahren angestrebt. Sind wir mal gespannt. Würde mich ja freuen, wenn Barnes & Noble gewinnen würde. Und dann hätten diese ganzen Firmen, die hier gleich einen Kniefall von Microsoft machen, die Feiglinge sozusagen, hätten nämlich dann jede Menge Geld in den Sand gesetzt, weil wenn dann entschieden wird, dass eben das gar nicht nötig war, dass Lizenzgebühren gezahlt werden müssten. Hahaha, sage ich da nur. 20 Jahre Webcam, um mal ja was Erfreuliches zu sagen. 20 Jahre Webcam und es ist alles begangen in dem sogenannten Trojan Coffee Room. Ja, trojanische Kaffeeraum. Ist unglaublich. Oder im trojanischen Raum, ja, wurde eben, was immer das auch damals aussagen sollte, egal. Auf jeden Fall wurde da eben eine Kaffeekanne von einer normalen Kaffeemaschine quasi immer eingefangen mit einer Kamera und eben da ins Netz übertragen. Das war ein 128x128 Pixel großes Graustufenbild von eben diesem von dieser Kaffeemaschine und das lief eine ganze Zeit lang. Dieser trojanische Raum war in den Computer Laboratory von der University of Cambridge. Ja, also schon ziemlich. Ne? Also historisch wertvoll, ja, Leute, historisch wertvoll. und das letzte Bild, das dann auch gezeigt wurde von der Webcam, war, als der Server dann ausgeschaltet wurde, also direkt praktisch Hand an dem Ausschalter und dann zack. Unglaublich, 1993, ja, wurde die Kamera in Betrieb genommen, ans Netz gehangen. Es war allerdings bereits, und deswegen jetzt 20 Jahre Webcam, es war bereits in einem lokalen Netzwerk seit 1991 in Betrieb, ja, an einem Acorn Archimedes Computer. Wer kann sich daran noch erinnern? Wahnsinn, ja, an Acorn. Unglaublich. Den wollte ich früher immer haben, habe es aber nie irgendwie hinbekommen, weil das ja bei uns nicht so verbreitet war, der Acorn, und auch ziemlich teuer. Dann war halt doch eben Commodore angesagt, ja. Und das Ganze war dann eben, wie gesagt, im November 1993 ist das dann ins Internet übertragen worden direkt. Ja, und da hat dann quasi der Siegeszug der Webcam begonnen. Was man damit alles machen konnte, das haben die Leute ziemlich schnell herausgefunden. Und erst am 22. August 2001 um 9:54 UTC wurde die Kamera also abgeschaltet. Bis dorthin lief diese. Schade eigentlich. Ja. Übrigens, der, um es nochmal hier auf die Spitze zu bringen, ja, die Kaffeemaschine war aber ein deutsches Krups-Modell, und die hat bei einer Auktion auf eBay glatte 3.350 Pfund bekommen, und die Auktion ging an Spiegel Online. Nein, das ist nicht zu fassen, oder? Das sieht man mal, wohin das Geld kommt, ne? Ja, aber ich habe mal einen Artikel von Wikipedia verlinkt, wo ihr noch viel mehr Informationen darüber sehen könnt. Ich meine, es ist zwar jetzt schon fast überzogen, darüber so lang zu reden, aber ja, das war der Anfang, sagen wir, die Pionierleistung, die eben das Webcam, die Webcam-Area eingeläutet hat. Und ich meine, was würden wir heute machen ohne die Porno-Webcams? Ne? Das ist unglaublich. Also, um gleich bei Kameras und so zu bleiben, es geht mal wieder um die deutschen Datenschützer, die offenbar nur dem Staat die Möglichkeit einräumen, eine Gesichtserkennung durchzuführen, gleichzeitig aber Facebook, bei dem der Nutzer einverstanden ist, dass eine Gesichtserkennung stattfindet, das soll illegal sein. Also ich kann nur sagen, viel bedenklicher als die Gesichtserkennung bei Facebook finde ich, wenn öffentliche Stellen und Polizei eine datenbankgestützte Gesichtserkennung durchführen können. Da wäre nämlich eine lückenlose Überwachung auf nicht freiwilliger Basis möglich. Und das scheinen nicht nur Datenschützer, sondern auch viele Leute, die hier dann immer gleich schreien, ja, Facebook, böse, böse, böse. Scheint das zu vergessen, dass die Bedrohung eben nicht von einer privaten Firma ausgeht, für das eigene Leben, sondern die Bedrohung geht vom Staat aus. Wenn der nämlich zu viel Kontrolle über die Bürger hat, dann kann eben das missbraucht werden. Während man immer noch bei den Firmen, wenn auch manchmal mit großem Aufwand, aber man kann immerhin noch sich entscheiden, zum Beispiel überhaupt nicht zu Facebook zu gehen, überhaupt nicht mit Google-Diensten zu arbeiten, wenn man das nicht will. Aber man kann nicht sagen, man kann nicht hingehen, kann sagen, okay, ich möchte nicht, dass der Staat eben mich kontrolliert, und dann mache ich jetzt mal so ein Opt-out. Also ich kann mich dann nicht dagegen wehren, ja, wenn das von der Regierungsseite her kommt. Ich kann mich nicht irgendwo einschreiben und sagen, ja, okay, aber ich möchte keinen Online-Trojaner in meinem Computer haben, ne? Kriege ich ihn vielleicht erst recht. Aber genau das kann ich eben sagen bei den privaten Firmen, da ich eben verhindern kann, dass die diese Daten bekommen erstmal von mir, beziehungsweise dass sie die verknüpfen können mit mir. Also das ist eben mal wieder das Typische, was bei uns offenbar, ich sage mal schon bei uns, was in Deutschland eben offenbar der Fall, öfters der Fall ist, dass eben hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Der Staat darf anscheinend alles, private Firmen dürfen nichts. Dann wird hier auch noch mittlerweile auch sogar noch die nationalistische Keule geschwungen, so unter dem Motto, ja, die Daten dürfen aber nicht in die USA. Ja, aber in Deutschland darf die Regierung diese Daten verarbeiten, oder wie? Es ist einfach nicht nachvollziehbar, was da vorgeht. Und ich sag's ganz ehrlich, ob die für jemanden, der in Deutschland wohnt, ist es nicht so gefährlich, wenn die US-Regierung die Daten hat, als sie wenn die deutsche Regierung die Daten hat, wenn jemand in Deutschland wohnt. Das muss man ja auch mal sehen. Was interessiert mich das, was die USA für mich als Daten haben, solange ich doch nicht keinen Urlaub mache, interessiert mich das keinen Meter. Ich weiß, das ist alles ziemlich ein bisschen oder das ist ziemlich ja verallgemeinert, aber es ist doch dennoch so, dass man immerhin mal sich überlegen muss, woher kommt die Bedrohung, und die kommt eben nicht durch die privaten Firmen, sondern die kommt eben durch eine Überwachung der Bürger durch den Staat. Und deswegen gibt es auch den Datenschutz. Ja, das war eine Prämisse, als ein Datenschutz im Grundgesetz verankert wurde, dass eben nämlich der Staat, dass die Bürger vor dem Staat geschützt werden. Und nicht etwa, dass dem Bürger Stein in den Weg gelegt wird, wenn er etwas nutzen will, einen Dienst nutzen will. So war das nicht gedacht. Also, damit möchte ich das auch mal wieder dahingestellt sein lassen, das Thema. Kobo, der E-Book-Händler, wird von Rakuten gekauft. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Relais klackern bei einigen. Wer ist Kobo und wer ist Rakuten? Also Kobo ist ein recht großer E-Book-Händler, der nicht nur in den USA tätig ist, kommt aus Kanada übrigens, sondern eben auch bei uns jetzt sehr aktiv wurde. Es gibt Apps für alle Smartphones und alle Tablets, und auch auf dem PC kann man das natürlich, die E-Books dann lesen. Die haben die E-Books mit diesem EPUB-DRM von Adobe gekoppelt. Somit ist es also, ja, ich sag mal, kompatibel zu verschiedenen E-Book-Readern. Komischerweise, obwohl anscheinend ihr Geschäft ganz gut läuft, hat Rakuten, das ist ein japanisches Unternehmen, jetzt den E-Book-Händler gekauft. Und bindet es jetzt quasi mit ein und bietet damit auch Content an, obwohl vorher Rakuten eigentlich eher bekannt war für den Vertrieb von Medien. So, jetzt geht's da also richtig rund. Interessant ist das deswegen für viele, weil Rakuten auch eine Quelle ist für Anime- und Manga-Fans in Europa. Und da werden jetzt natürlich ein paar Hoffnungen geweckt, dass es eben dann auch mal mehr Manga als E-Books geben wird. Das wäre sehr, sehr schön. Allerdings muss man da auf dem Teppich bleiben. Dass Rakuten jetzt Kobo gekauft hat, bedeutet nicht jetzt von vornherein, dass da mit dem Content irgendwas passieren wird oder dass da anderer Content angeboten wird, und vor allem nicht in den entsprechenden Regionen, weil es kann ja durchaus, und das ist sehr wahrscheinlich, gerade bei E-Books mal wieder unterschieden werden zwischen den verschiedenen Regionen. Das heißt, die Leute in Japan können ganz andere Sachen kaufen wie die Leute in Deutschland, die Leute in den USA können ganz andere Bücher kaufen, vor allem zu anderen Preisen als die Leute in Deutschland. Also das ist wohl ein großes Problem, und ja. Also, man sollte jetzt vielleicht die Hoffnung ein bisschen herunterschrauben. Ob man da im Prinzip überhaupt irgendetwas davon merkt, wird sich auch erst noch zeigen. Komischerweise habe ich an meinen Android-Geräten gesehen, dass die App auf einmal verschwunden war, obwohl die vorher bei mir überall installiert war. Die hat sich also selbst deinstalliert, weil eine neue Version im Market vorgelegen hat. Also da hat auch der Anbieter von also Kobo eben von dieser E-Book-App da alle Register gezogen, damit man ja die neue App installiert. Und das fand ich dann auch sehr, sehr komisch. Ich hoffe, dass da nicht weitere Einschränkungen, ich habe noch keine Zeit gehabt, das weiter anzuschauen. Ich hoffe, dass da keine weiteren Einschränkungen gibt, in den entsprechenden Regionen einzukaufen, weil bisher war ich eigentlich zumindest mit den Büchern, die ich noch aus den USA kaufen konnte. Wie gesagt, sind nicht alle, aber bei Kobo erfreulicherweise relativ viel. War ich eigentlich relativ zufrieden, weil die ziemlich günstig waren, also teilweise nur ein Viertel von dem gekostet haben, was die deutschsprachigen Titel oder deutschsprachigen Ausgaben von einem Titel kosten. Ja. Also Kobo gekauft von Rakuten. Mal sehen, wie das weitergeht. Interessant für die TV-Station wäre sicherlich auch, wie es jetzt mit HD Plus weitergeht. Denn, ach was, da bin ich wieder ein bisschen schadenfroh, ja. Wer hat gesagt, nach dem Gratisjahr wird alles, werden die Leute einfach weiter die HD Plus-Programme von RTL, Sat.1 und so weiter abonnieren, das waren die Firmen, die Hersteller bzw. die Fernsehsender, die haben sich das so ausgemalt, ja, haben die Leute erstmal unsere HD-Programme, dann werden sie natürlich die auch weiter haben wollen. Ja, eben nicht genau dieses kostenlose Jahr, das da dabei ist, wenn man sich einen neuen Receiver kauft. Das ist dann verstrichen und ja, die meisten Leute kaufen dann eben oder schließen dann eben kein weiteres Abo ab, sondern lassen es einfach auslaufen. Und HD Plus ist momentan als Flop einzuordnen, definitiv, weil so haben sich das die Firmen wohl nicht vorgestellt. Allerdings war das offenbar vielen im Internet schon klar, dass das so passieren wird. Mir war es ja noch nicht so klar, weil ich muss ja schon sagen, dass gerade diese Kundschaft, die da angesprochen wird, ja, die lassen sich doch sehr, sehr ködern mit, oh, HD Plus und überhaupt, ja, denken ja, HD ist ja nicht so gut wie HD Plus, ja, ist noch ein Plus davor, ne? Dass das natürlich alles Schwachsinn ist, das kann diese Käuferschicht oft gar nicht unterscheiden. Aber selbst diese Käuferschicht wurde unterschätzt, denn es ging um eines, nämlich um den Geldbeutel. Und sobald man etwas dafür zahlen muss, ja, für etwas, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Und das haben die TV-Sender da wohl nicht mit einberechnet. Ja. Noch versucht natürlich beispielsweise Astra das Ganze noch zu retten mit schönen Reden, und die Adoptionsrate wird bei deutlich über 50% liegen. Ja. Da gibt's schon andere Zahlen, ja, die da eben was ganz, ganz anderes aufzeigen. Also RTL, die Käuferschicht, selbst die mag nicht so viel für diese seichte Unterhaltung in HD ausgeben. Immerhin, ne, bei diesen vielen Werbe, Unterbrechungen da drin, also da hat man sowieso meistens nur die Werbung in HD, die eigenen Produktionen, was da drin ist, das lassen wir lieber sein, ne? Aber jetzt bin ich wieder unfair, weil es gibt ja anscheinend doch schon viele Leute, denen das wirklich gefällt, was so auf RTL läuft. Ich gehöre definitiv nicht dazu. Das Ganze zählt auch für Sat.1. Also tut mir leid, HD, dadurch wird der Inhalt auch nicht besser. Ich hab das schon mal gesagt, ja. Also ob ich mir jetzt einen Haufen Mist in schlechter Auflösung angucke oder einen Haufen Mist in guter Auflösung, spielt keine Rolle. Mist bleibt Mist, egal mit welchem System. Und HD Plus, um es mal deutlich zu sagen, ist ja eh ein Unstandard. Der normale HD-Standard ist auch schon fraglich, aber dass man das eben abkoppelt, kodiert und dafür auch noch Geld verlangt für werbefinanzierte Programme, das ist einfach lachhaft, das ist eine Frechheit. Und mich freut schon, dass HD Plus sich nach und nach als Flop entpuppt. Übrigens, die erste Receiver-Generation, da haben mehr Leute verlängert, weil eben da gezielt diese Decoder gekauft wurden, während die weiteren Geräte dann eben bei weitem nicht so viel diese Abos abgeschlossen wurden danach, weil diese Leute quasi überhaupt gar kein Interesse hatten an HD Plus. Die haben sich nur einen HD Plus Receiver gekauft, weil es fast keinen mehr gibt. Übrigens, sehr schön, dass einige Zeitschriften noch anfangen, HD Plus, wenn das im Receiver drin ist, als Minus zu führen, also als Negativpunkt, und entsprechend die Tests dann den Receiver abwerten damit, weil eben dadurch auch Einschränkungen gibt, was man zum Beispiel aufnehmen kann, Werbung überspringen und so weiter und so weiter. Das alles wird eingeschränkt bei diesen HD Plus Receivern, und es ist eine Frechheit, wie da in die Gewohnheiten der Menschen versucht wird einzugreifen, nur um wieder den geldgierigen Geiern von diesen Fernsehsendern ein Mittel in die Hand zu geben, denn die Leute dazu zwingen, etwas anzugucken und dafür auch noch Geld zu zahlen. Das ist unglaublich. Nun ja, also HD Plus kommt mir nicht ins Haus, definitiv nicht. statische IPv6-Adressen auch nicht. Die sind nämlich perfekt zur kompletten Überwachung. Ja, und wie gesagt, um es mal wieder auf den Anfang zurückzuschrauben, ja, wer Angst hat vor Facebook oder vor Google und aber im gleichen Satz dann sagt, IPv6, das ist eine gute Sache, der hat nicht ganz verstanden, worum es dabei geht. Wenn man eine statische Adresse hat, das kann jeder mal ausprobieren übrigens, ja, statische Adressen, beziehungsweise eine statische Domain, kann man auch mal testen, über DynDNS, dann kann man das mal machen. Macht das mal. Installiert euch mal eine gute Firewall, holt mal eine DynDNS-Adresse und vielleicht am Anfang schreibt ihr dann irgendwann diesen Domainnamen irgendwo mal hin, ins Netz, egal. Und dann schaut mal, was passiert. Dann schaut mal, wie hoch die Angriffsrate schnellt. Ja, ihr werdet staunen. Ihr werdet angegriffen am laufenden Band aus dem Internet, wenn ihr eine feste IP-Adresse oder beziehungsweise eine feste Domain. Genauso wird es sein mit einer IPv6. Ihr habt eine feste Adresse. Die Adresse hat die Gegenstelle. Die muss die übertragen bekommen. Das geht sonst nicht. Ja? Diese Adresse hat dann diese Gegenstelle. Und damit kann die IP-Adresse euch fest zugewiesen werden. Für immer. Versteht ihr das? Für immer. Das ist unglaublich. Und bei den dynamischen Adressen hat man eben, da lohnt sich das gar nicht, weil man weiß, bei jeder Routertrennung oder nach einiger Zeit eben, wenn der Router sich neu einloggt, oder wenn ihr auch eben das Internet beendet, nächsten Tag wieder an den Computer geht, da habt ihr eine neue IP-Adresse. Damit seid ihr erstmal wieder weg vom Schuss, sage ich mal. Ja, das Script-Kiddy, das ihr gestern Abend verärgert hat, der hat jetzt eure IP nicht mehr. Ja, der weiß es nicht mehr. Der muss also erst die mal wieder bekommen. Das heißt, wenn ihr dem zum Beispiel über IRC etc. dann oder über seinen IRC-Server eben nicht antwortet, dann weiß er die auch nicht. So. Noch schlimmer ist es eben für genau solche Firmen und auch für, wie ich es ja vorhin gesagt habe, für den Staat, für die Regierung. Ach, die haben unglaubliche Möglichkeiten durch diese festen, diese statischen IPv6-Adressen. Jeder Bürger hat eine IP-Adresse. Und die ändert sich nicht mehr. Damit kann quasi Spuren lückenlos verfolgt werden. Auch Firmen wie Facebook und Google können dann anhand eurer IP euch eindeutig identifizieren. Ja, auch wenn ihr nicht eingeloggt seid, wenn ihr nur auf diese Seite geht, dann wissen diese Firmen eben, dass ihr das seid, weil eben die Adresse euch gehört. Und das ist der eigentliche Albtraum, finde ich. Ja. Da kann man nicht mehr seine Cookies löschen, wenn man eben sehr stark auf Datenschutz achtet. Ja. Auch das ist ja eine Sache, Facebook, ja, mit den Cookies, dass man da getrackt wird. Ja. Da gibt es eine einfache Möglichkeit, geht in die Einstellung eures Browsers und löscht dort die Cookies und schon, ja, seid ihr eben nicht mehr trackbar. Das geht nicht, wenn ihr eine IPv6-Adresse habt. Dann seid ihr trackbar. Ja. Möglicherweise gibt es dann eben Möglichkeiten, um das zu verhindern, so wie es jetzt zum Beispiel auch anonyme Zugänge gibt, wie über dieses Anon oder der Anonymizer. Aber das ist alles mehr schlecht als recht. Auch Tor ist da zu nennen. Tor bietet schon Möglichkeiten, ist aber viel zu langsam. Sorry, dass ich das jetzt so in einem Satz so zusammenprügel da. Was ist so? Ich habe es schon öfters probiert zum Testen, ob das eine Alternative ist. Und ich kann es ganz klar sagen, es ist bei weitem keine Alternative. Also ich kann mir nicht vorstellen, hier in die Steinzeit des Internets zurückversetzt werden und mit Datenraten unter 50 Kilobit Sekunde oder unter 50 Kilobyte Sekunde rumzuwursteln, das ist unglaublich, ja, das sind ja Zeiten wie mit dem Modems, Ja, ich zahle ja keine 100 Megabit Leitung, um dann mit, was weiß ich, 50 Kilobit rumzusurfen. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Und deswegen sind diese Dienste eben auch keine echte Alternative, um sich zu schützen. IPv6 wird deswegen die größte Bedrohung für die Privatsphäre und für die Benutzer im Internet sein, die es überhaupt gab bisher. Also Cookies, alles wunderbar, aber die kann man eben nicht ändern so einfach. Und das ist eben das Problem. Die IPv6, die soll dann eben jeder bekommen, die soll statisch bleiben. Das ist eben das. Unverständnis übrigens, dass hier so Leute wie jetzt auf der internationalen Datenschutzkonferenz, die 33. internationale Datenschutzkonferenz, dass dann eben manche Leute behaupten, oh, das wäre alles nicht so schlimm und das würde ja nicht gehen. Die vergessen überhaupt den Kern davon. Ja, es ist nicht so schlimm. Ja, wann ist es nicht so schlimm? Ja? Wenn man eben einigermaßen geschützt vor Angriffen sein will, dann sollte man möglichst oft seine IP-Adresse wechseln, indem man eben ausloggt, einloggt und dann mit dem Router natürlich und dann eben eine neue IP-Adresse bekommt. Und ja, zur Überwachung brauchen wir ja gar nichts zu sagen. Das ist wie wenn man quasi wie wenn man einen Ausweis dann bei jeder Seite vorzeigt. Ich meine, gut, die Serverbetreiber, die Seitenbetreiber haben keinen Zugriff auf die persönlichen Daten, aber sie haben die IP-Adresse, mit der ein Benutzer dauerhaft, das ist unglaublich. Wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, ist es ein Skandal, dass es überhaupt im Gespräch ist, dass eindeutig identifiziert werden kann. Somit können Serverbetreiber sogar Listen anlegen, ja, und da Datenbanken betreiben, ja, mit der IP-Adresse und das ist unglaublich. Das ist nicht zu fassen. Ja, und auch die Möglichkeit dann sich mit verschiedenen Accounts beispielsweise, und das ist manchmal durchaus sinnvoll, ja, sich anzumelden, ohne dass der Anbieter das merkt, auch diese Möglichkeit ist dann nicht mehr gegeben, weil man immer identifiziert werden kann. So viel also zu dem Thema und noch was, das Ende des analogen TVs ist nahe. Einige Sender wollen schon vor dem festgesetzten Termin bereits die analoge Verbreitung einstellen. Ich wundere mich, dass es überhaupt so lange gedauert hat. Am 1. Januar 2012 werden bereits einige Programme abgeschaltet. Der offizielle Termin ist eigentlich bis 30. April 2012. Dann werden alle Analogangebote abgeschaltet. Dann ist quasi das analoge TV-Programm damit beendet. Aber jetzt schon im Vorfeld wird also so langsam aber sicher das Ende eingeläutet durch eben diesen Rückzug von den Sendern aus den Gruppen Discovery Networks Deutschland und MTV Networks Germany. Die schalten also alle ihre Sender dann ab, schon zum 1. Januar. Ja, also was soll man dazu sagen? Ich kann zum analogen Fernsehen eigentlich gar nicht mehr viel sagen, weil ich habe die schon seit vielen Jahren. Seit wann ist denn, habe ich dann digital TV übersatt? Und das ist das einzige TV, das ich hatte damals. Das war 1900, ich glaube 1990, 1991 müsste das gewesen sein. Und seitdem habe ich kein analoges Programm mehr gesehen. Mittlerweile sowieso alles IPTV, so will. Aber es ist schon etwas, wo ich mich frage, ja, warum wurden die analogen Frequenzen nicht schon längst freigemacht? Umrüsten kostet heute 10, 20 €, ja, für einen Digitalreceiver. Mehr braucht man dazu nicht. Die LNBs dürften mittlerweile alle digital tauglich sein, weil wenn man so, man bedenkt, so ein Digital-LNB hält vielleicht so 5, 6, 7 Jahre, ein normales NMB hält vielleicht 5, 6, 7 Jahre, und seit dieser Zeitspanne werden eigentlich nur noch digital taugliche LNBs verkauft. Und von daher sehe ich da eigentlich auch kein Problem. Bei dem Kabelanschluss erst recht nicht, ja, weil eben da ja auch die Receiver, die Digital-Receiver ja auch schon dauerhaft ausgeliefert wurden. Also auch hier gibt es keinen Anbieter mehr, soweit ich weiß, der noch ein analoges Gerät anbietet. Alles ist da über digital. Wobei man muss sagen, das zählt hier für das SAT-TV. Ja, das geht hier um SAT-Verbreitung. Die Kabelnetzbetreiber, die werden nach wie vor, jedenfalls, also nicht alle, aber einige davon werden wohl dann nach wie vor das analoge Programm einschalten oder einspeisen. Aber auch nicht mehr lange, weil es auch eine Kostenfrage ist. Und ich denke, da wird es dann auch relativ zügig gehen. So, und zum guter Schluss ist noch, Google Plus Pages sind gestartet. Ja, genau. Und das bedeutet auch, die Wochensicht hat eine Google Plus Page bekommen. Genau, Rios Wochensicht einfach mal bei Google Plus oben ins Suchfeld eingeben und schon kriegt man es gesehen oder gezeigt. Schon kriegt man es gesehen. Lol. Ja. Und da könnt ihr jetzt auch mich erreichen und da eure Kommentare dazu hinterlassen. Sehr schön. Also noch eine weitere Kommunikationsmöglichkeit. Und was bei Google Plus Pages los ist, ja, war relativ hektisch der Start. Hab auch noch schnell abends die Seiten gesichert, weil es ging dann doch relativ schnell. Erst hat es geheißen, nur einige Firmen. Auf dem gleichen Abend, ein paar Stunden nachdem die Nachricht rauskam, wurden dann auf einmal auch die Google Pages für alle freigeschaltet und da musste man natürlich ruckzuck reagieren, damit man noch eine gute Page bekommt. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind ein paar Sachen, die man vielleicht sich hätte wünschen können oder vielleicht hätte soll Google das machen. Ja, hätte soll Google? Was ist denn heute los hier? Eieiei, ich glaube, ich trinke zu viel Tee. Also, eins ist zum Beispiel, dass man so eine Seite ja nur mit einer Person betreiben kann. Das heißt, man braucht einen Google Plus Account und dann kann man so eine Page anlegen und dann hat nur derjenige Zugang zu der Page von dessen Account aus diese Seite eingerichtet wurde. Ja, das heißt also im Prinzip, wenn man jetzt nachher zum Beispiel an einen Ancast denke, ja. Der Mo kann noch nicht voll auf die Seite zugreifen, ja. Der kann dort nichts unter Uncast schreiben, weil ich die Seite eingerichtet habe. Ja. Bei großen Netzwerken ist das ja noch schlimmer. Ja. Zum Beispiel bei All About Android, das ist ein Podcast in dem Twit-Network von Leo Laporte. Und jetzt hat dann diese Moderatorin von All About Android hat die Seite quasi angelegt. Jetzt hat nur sie Zugriff drauf, aber der Chef nicht, Leo Laporte nicht. Das geht doch nicht. Also da hätte Google vielleicht von Anfang an müsste ein User Management noch mit einbauen. Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert. Das ist eigentlich unvermeidlich, so dass eben auch die Benutzer festlegen können, wer Adminrechte hat, wer schreiben kann im Namen von dieser Google Plus Page, weil es kann nicht sein, dass nur ein Mitarbeiter bei so einer Riesenfirmen eben nur ein Mitarbeiter das tun kann. Ne? Vor, jetzt hat Pepsi hat eine Seite und da kann nur ein Mitarbeiter schreiben. Hä? Oder man muss eben diese Account-Daten rausgeben, aber ich glaube, das ist auch keine gute Idee. Für die meisten Fällen ist es nicht gerade so optimal. Also, da muss noch was gemacht werden. Ansonsten sind die Google Plus Pages sehr, sehr vielversprechend. Die Idee ist sehr, sehr gut, dass man getrennt normale Personen und eben auch diese Pages hat. Das ist schön. Damit dürfte wohl auch das Pseudonymproblem ja, bis zum gewissen Maße gelöst sein. Ja, weil dort gibt es keine Namensvorgaben, dass man zum Beispiel eben seinen realen Namen benutzen muss, sondern dort kann man eben auch ganz andere Namen benutzen, seine Marke, seine Firma, seine Websites, was auch immer, kann man da eben als Name eintragen und dann entsprechend unter diesem Namen posten. Das ist gut. Die Benutzer können dann auch sehen, das ist eine Google Plus Page und können dann entscheiden, ob sie diese Nachricht, diese Seite circlen können oder nicht. Interessant auch, man kann mit Google Plus Pages, also wenn man als Google Plus Pages bei Google Plus im Netz ist, kann man nicht automatisch, also nicht selbst andere Leute circlen, also einkreisen, ja, oder wie man bei Twitter sagen würde, followen, ja. Das geht nicht, das geht nur, wenn derjenige einem selbst schon eingekreist hat, in seinen Kreisen, in seine Circles gesteckt hat. Erst dann kann man eben denjenigen auch einkreisen. Vielleicht eine gute Idee, um zu verhindern, dass da zum Beispiel für Firmen wahllos probieren, Leute einzuladen und eben hier per Anfrage spammen. Ich finde es zwar nicht unbedingt als Spam oder nicht unbedingt als negativ, weil die Firma muss ja auch auf sich aufmerksam machen. Wie das nun geschehen soll, weiß ich nicht. Wie man eben da zeigen will, ja, man hat hier eine Seite auf Google Plus. Das ja, bei Google Plus kann man das nicht machen, den Leuten das zeigen im Prinzip, weil eben man da diese Leute nicht followen kann. Ne? Also das ist, naja, das ist auf jeden Fall auch noch ein kleines Problem, wobei das könnte auch als Feature denn als Bug eingestuft sein. Ein Bug ist es sowieso nicht, aber ne, es könnte auch tatsächlich sich als gut erweisen, dass die Pages nicht selbstständig Leute einkreisen können, um damit eben ja Massenanfragen sozusagen zu verhindern. Ja, genau. Und damit ist schon wieder das Ende des Podcasts, des Netcasts. Der Rios Wohn sich für diesen für diese Woche besiegelt, ja. Und dann sage ich euch mal, wo ihr mich für den für die Rios Wochensicht hier erreichen könnt. Und zwar eben auf Google Plus unter Rios Wochensicht gibt's einfach ein in das Suchfeld oder sitzt sogar noch ein Plus davor, Plus Rios Wochensicht, dann kommt ihr direkt zur Page. Unter Twitter könnt ihr mich erreichen oder auf Twitter könnt ihr mich erreichen @rio und eine E-Mail rio@thenetcasts.com oder wochensicht.thenetcasts.com, das könnt ihr euch aussuchen. Und die ganzen Links zur Sendung findet ihr auf wochensicht.thenetcasts.com, ganz genau. Und ja, damit sag ich mal tschüss. Habt eine schöne Woche, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.